ein kleines Lied für dich. Sing es froh in den Tag hinein. Jedes Wort, es soll dir sagen, ich hab la la.